Text 20. Sie hören eine Diskussion zum Thema Motivation von Mitarbeitern. Sie hören das Gespräch zweimal. Während die Zahl der Krankmeldungen am Arbeitsplatz in Deutschland seit Jahren sinkt, steigt gleichzeitig der prozentuale Anteil von psychischen Erkrankungen ständig an. Eine häufige Ursache dafür ist sicher neben dem zunehmenden Stress am Arbeitsplatz auch mangelnde Zufriedenheit, mangelnde Motivation. Wir haben deshalb den Motivationsforscher Herrn Dr. Eichinger zu uns ins Studio eingeladen, um uns mit ihm über Möglichkeiten der Mitarbeitermotivation zu unterhalten. Guten Tag, Herr Dr. Eichinger, und willkommen bei uns im Studio. Guten Tag und vielen Dank für die Einladung. Herr Dr. Eichinger, was ist denn dran an dieser sogenannten Motivationskrise? Nun, wenn Angestellte ihrer Arbeit lustlos und ohne Schwung nachgehen, steckt meist nicht finstere Absicht, sondern tiefe Frustration dahinter. Hier wäre es Aufgabe der Vorgesetzten, es gar nicht so weit kommen zu lassen. Wie könnte das gehen? Vielleicht darf ich zunächst einmal ein Beispiel aus der Praxis erzählen. Robert K. war einer der erfahrensten Sachbearbeiter in der Abteilung Einkauf eines Elektrokonzerns. Da er seine Aufgaben immer sehr zuverlässig erledigte, hatte sich sein Abteilungsleiter vor einiger Zeit bei der Personalabteilung erkundigt, welche Möglichkeiten der beruflichen Entwicklung sein Mitarbeiter habe. Die Personaler meinten aber, dass er doch seit Jahren ein ausgezeichneter Einkäufer sei und sich in der Abteilung wohlfühle. Mit einer Beförderung oder Versetzung würde man ihm doch bloß Aufgaben aufhalsen, die er nicht beherrsche. Der Abteilungsleiter hat daraufhin in dieser Sache nichts mehr unternommen. Seit einiger Zeit ist ihm jetzt, rund ein Jahr später, aufgefallen, dass Robert K. sehr unzufrieden wirkt, immer häufiger Fehler macht und auch in der Quantität seiner Leistung deutlich nachgelassen hat. Der Abteilungsleiter hat ihn deshalb angesprochen und ermahnt, sich auf seine Arbeit zu konzentrieren. Robert K. antwortete darauf ziemlich erregt, dass er immer sein Bestes gebe. Im Übrigen sei er nun über 25 Jahre in diesem Unternehmen und habe immer gute Arbeit geleistet, was der Firma aber keinen Pfifferling wert sei. Offensichtlich ist Robert K. nicht mehr richtig motiviert. In solchen Fällen erwartet man von Führungskräften, dass sie ihre Mitarbeiter dazu bringen, wieder ihr Bestes für das Unternehmen zu geben. Das ist schließlich Aufgabe der Führung. Was verstehen Sie unter dem Begriff Führung genau? Führung, das ist für mich die bewusste Beeinflussung anderer Menschen auf ein bestimmtes Ziel hin. Im Fall von Unternehmen auf die Unternehmensziele hin. Diese Ziele sind bei Wirtschaftsunternehmen gewöhnlich ökonomischer Natur. Daher ist es die wichtigste Führungsaufgabe, Mitarbeiter so zu beeinflussen, dass sie ihren bestmöglichen Beitrag zum wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens leisten. Es geht also darum, die Leistungsbereitschaft der Mitarbeiter zu wecken? Ganz richtig. Wie der eben erzählte Fall von Robert K. verdeutlicht, geht aber eine verminderte Leistungsbereitschaft häufig mit geringerer Zufriedenheit einher. Führungsaufgabe ist es also, sowohl den Leistungswillen wie auch die Zufriedenheit der Mitarbeiter zu sichern. Beides zusammen nennt man motivieren. Motivieren heißt also zweierlei. Erstens die Menschen auf bestimmte Ziele hin orientieren und zweitens die Arbeitsbedingungen, die Aufgaben und die Entlohnung so zu gestalten, dass die Mitarbeiter die gesteckten Ziele auch wirklich erreichen können. Wie kann der oder die Vorgesetzte die Arbeitsbedingungen in seinem Unternehmensbereich so gestalten, dass die Mitarbeiter ihrer Tätigkeit motiviert nachgehen? Vielleicht beginnen wir am besten bei den äußeren Faktoren, die zur Zufriedenheit bzw. Unzufriedenheit beitragen. Können Sie uns die wichtigsten Faktoren kurz nennen? Da ist einmal die Arbeitsorganisation in der Firma zu nennen. So zum Beispiel ganz unklare bürokratische Arbeitsabläufe. Dann äußere Arbeitsbedingungen wie Lärm, Kälte, aber auch veraltete technische Hilfsmittel bei der Arbeit. Eine große Rolle spielt natürlich die Bezahlung. Wenn diese enttäuschend ist oder wenn beispielsweise die jährliche Gehaltserhöhung ausbleibt, kommt mit Sicherheit Unzufriedenheit auf. Ein ganz entscheidender Faktor ist heutzutage die Arbeitsplatzsicherheit. Die Sicherheit des Arbeitsplatzes ist heute ein besonders wertvolles Gut, angesichts der häufigen Stelleneinsparungen und Massenentlassungen, wenn Firmen fusionieren oder wenn Betriebe ins Ausland verlagert werden. Da Da diese Gefahr bei den international agierenden Firmen, den sogenannten Multis, besonders groß ist, kann man auch feststellen, dass bei solchen Firmen im Durchschnitt die Mitarbeiterzufriedenheit geringer ist als bei den kleinen und mittleren Betrieben, vor allem bei Familienbetrieben, wo dem Unternehmer noch das persönliche Wohl des einzelnen Mitarbeiters am Herzen liegt. Überhaupt spielen die menschlichen Beziehungen unter den Kollegen und zwischen Vorgesetzten und Unterstellten eine ausschlaggebende Rolle. Alle diese Faktoren, bei denen es in erster Linie um die Gestaltung der äußeren Rahmenbedingungen geht, nennt man auch Hygienefaktoren. Denn wie eine hygienische Umwelt verhindert, dass wir krank werden, so verhindern auch diese Faktoren Unzufriedenheit und Leistungsabfall bei den Mitarbeitern. Sie erwähnten vorhin auch den anderen Aspekt der Mitarbeitermotivation, nämlich die Orientierung auf bestimmte Ziele. Was verstehen Sie darunter? Nun, damit kommen wir zu den eigentlichen Motivatoren, also zu denjenigen Faktoren, die den Leistungswillen, die Leistungsbereitschaft steigern. Und da möchte ich an erster Stelle Lob und Anerkennung nennen. Umfragen belegen, dass Mitarbeiter vor allem eins in der Arbeit vermissen: Anerkennung. Jeder Mensch hat den Wunsch, in seiner Leistung anerkannt zu werden. Jeder braucht Anerkennung, um sich zu entwickeln. Gleichzeitig ist Anerkennung dasjenige Führungsmittel, das Vorgesetzte am leichtesten einsetzen können. Andere Faktoren wie Gehaltserhöhungen oder bessere Aufstiegsmöglichkeiten sind vom Vorgesetzten oft schwer zu beeinflussen. Anerkennung dagegen kann jeder Vorgesetzte geben. Warum wird dann so selten gelobt? Ist es nicht auch sehr wichtig, wie und welche Aufgaben gestellt werden? Absolut. Hier stellt sich zunächst die Frage nach dem richtigen Personaleinsatz. Stimmen die Anforderungen des Arbeitsplatzes mit den Fähigkeiten des Mitarbeiters überein? Wenn nicht, kann es nötig sein, in der Abteilung Umbesetzungen vorzunehmen. Grundsätzlich ist auf die motivierenden Merkmale von Arbeitsaufträgen zu achten. Und die wären? Die Aufgabe sollte nicht nur eine Fähigkeit des Mitarbeiters beanspruchen, sondern möglichst viel Abwechslung bieten. Denn monotone oder einseitige Aufgaben sind demotivierend. Sie werden auf die Dauer nur noch mechanisch abgewickelt und der Mitarbeiter verliert jedes Interesse daran. Innerhalb ihrer Aufgabenstellungen sollen Mitarbeiter möglichst autonom sein. Das heißt, sie sollten selbst planen, entscheiden und Ergebnisse kontrollieren können. Wer eigenständig plant und entscheidet, dem wird auch die eigene Verantwortung seiner Tätigkeit bewusst und er erfährt das Gelingen der Arbeit als eigenes Leistungserlebnis. Und nichts ist motivierender als solche Leistungserlebnisse. Dies bedeutet jedoch nicht, dass der Vorgesetzte nicht auch ausdrücklich loben soll. Die meisten Beschäftigten wünschen sich mehr Rückmeldung, als sie gewöhnlich erhalten. Wie anspruchsvoll sollten Aufgaben sein, die einem Mitarbeiter gestellt werden? Die Arbeit sollte immer wieder Neues und Unerwartetes vom Mitarbeiter fordern. Dann muss er sich mit ihr gedanklich auseinandersetzen und macht wertvolle neue Erfahrungen. Dies wird als Entwicklung der persönlichen Fähigkeiten, als persönliches Wachstum erlebt und wirkt außerordentlich motivierend. Man spricht heute oft von Zielvereinbarungen zwischen Vorgesetzten und Mitarbeitern. Was ist damit eigentlich gemeint? Ja, da sprechen Sie einen zentralen Punkt in der Mitarbeiterführung und Motivation an. Führungsaufgabe muss es ja sein, die Mitarbeiter so auf die Unternehmensziele auszurichten, dass sie optimale Leistungen erbringen. Und genau das bewirken die von Ihnen genannten Zielvereinbarungen, sofern sie richtig durchgeführt werden. Zunächst sollte man aber unterscheiden zwischen Zielvorgaben und Zielvereinbarungen. Was ist der Unterschied? Ein Unternehmen kann den Mitarbeitern bestimmte Ziele vorgeben. Dabei werden die Mitarbeiter beim Festlegen der Ziele nicht einbezogen. Anders bei den Zielvereinbarungen. Da einigen sich Vorgesetzte und Mitarbeiter darauf, was der Mitarbeiter erreichen soll. Solche Zielvereinbarungen sind inzwischen bei fast allen Unternehmen zu einem der wichtigsten Führungsinstrumente geworden. Das hat verschiedene Gründe. In unserer hochspezialisierten Arbeitswelt wissen die Mitarbeiter oft besser über ihr Aufgabengebiet Bescheid als die Vorgesetzten. Außerdem, wenn man die Mitarbeiter an der Formulierung ihrer Ziele beteiligt, fühlen sie sich mehr daran gebunden, diese gemeinsam formulierten Ziele auch wirklich zu erreichen. Und noch eine letzte Frage. Können Sie kurz beschreiben, wie solche Zielformulierungen aussehen sollten? Nun, Ziele müssen herausfordern. Sie sollen also so gewählt werden, dass der Mitarbeiter sie erreichen kann, wenn er sich sehr anstrengt. Die Ziele müssen konkret und genau sein, was ihren Umfang und ihre Qualität und was auch den Zeitrahmen betrifft. Kein Ziel ohne Zeitrahmen. Denn je klarer und überschaubarer Termine sind, desto besser. Wer nämlich in nächster Zeit mal zum Geschäftsabschluss kommen soll, der wird es nie schaffen. Andererseits dürfen aber Ziele auch nicht zu detailliert formuliert sein. Sonst schränken sie die Möglichkeit des Mitarbeiters ein, seinen eigenen Weg zu finden. Und Mitarbeiter sollten nicht nur ihre Ziele kennen, sie müssen auch wissen, ob sie diese Ziele erreicht haben. Darum komme ich noch einmal auf die Wichtigkeit von Rückmeldungen zu sprechen. Auf Lob und Anerkennung. Nichts ist motivierender als das Bewusstsein und die Anerkennung der eigenen Leistung. Herr Dr. Eichinger, haben Sie vielen Dank für das Gespräch.